الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Wir haben heute den 89. Fajr-Unterricht von das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Ibn Rajab, nicht Rajab al-Hanbali, wie viele das schreiben oder sagen, sondern Ibn Rajab al-Hanbali, der Sohn von Rajab al-Hanbali. So heißt er. Und wir haben schon seinen Namen am Anfang erzählt. Okay. So, yani, aufpassen. Okay? طيب. Wir sind beim 21. Hadith von das Buch. An Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم von Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu. Er sagte, ich sagte, ja Rasulullah, sag mir im Islam eine Aussage, wonach ich keinen nach dir frage oder außer dir frage. Er sagte, sprich, ich glaube an Allah und dann bleib gerade. Überliefert bei Muslim. Ibn Rajab rahimahullah sagt weiter, und Al-Istiqama, was ist Al-Istiqama? Al-Istiqama ist die Beschreitung des geraden Wegs. Sagen wir nicht, ihdina as-sirat al-mustaqim. Die Beschreitung des sirat al-mustaqim ist Al-Istiqama. Ja, dass man auf dem geraden Weg bleibt. Okay? Und was ist as-sirat al-mustaqim? As-sirat al-mustaqim ist die aufrichtige Religion oder Din, ohne dass man gerade auf dem Din bleibt, ohne dass man abweicht links oder rechts oder rechts oder links. Und dies umfasst das Tun aller Ta'at, alle Gehorsamkeiten, alle, die innerlichen und die äußerlichen, und das Unterlassen der Verbote allesamt genauso. So wurde diese Testament von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam oder das, was er Sufyan ibn Abdullah nahegelegt hat, ist sie was? Allumfassend. Sie umfasst alle Eigenschaften des Dienstes. Alles, was im Dien ist, ist in diesem Hadith beinhaltet. Ja? Das beinhaltet das Sprechen des Islams und das Tun der Eigenschaften des Imans oder beziehungsweise der Säulen des Imans und den Taten, die Pflichten und die Empfohlenen. Und in seiner Aussage, Subhanahu wa ta'ala oder Azza wa Jal, فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا, so bleibt gerade zu ihm und bittet ihm um Vergebung. In dieser Aussage ist ein Hinweis darauf, dass es immer eine Nachlässigkeit oder manchmal eine Nachlässigkeit geben muss in der Istiqama, die befohlen ist. Ja? Es muss, der Mensch kann nicht alle Gehorsamkeiten erfüllen und alle Verbote immer meiden. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, bleib gerade und bittet ihm um Vergebung. Okay? So wird er gezwungen oder befohlen oder verpflichtet, um Vergebung zu bitten, Istighfar yani, welches der Taube erfordert. Und die Rückkehr zu Al-Istiqama. Yani Allah Azza wa Jalla sagt, bleib gerade. Und wenn du abweichst, was machst du? Bittest du um Vergebung? Das erfordert was dann? Dass du bereust und wieder zum geraden Weg zurückkehrst. Und das ist von den Ayat, die auch vieles umfassen. Und es ist wie die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Mu'adh. was wir bereits im letzten Hadith oder vorletzten Hadith gemacht haben. اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها. Fürchte Allah, wo immer du bist, und folge der Sünde. Wenn du eine Sünde machst, folge sie mit was? Mit einer guten Tat, damit du sie, und somit löscht du sie. Okay? Das, diese Aussage von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ist wie der Vers. Bleib gerade zu Allah und bittet um Vergebung. Ja, genau das ist yani die ähnliche Bedeutung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam verkündete, dass die Menschen die Geradlinigkeit, die vollkommene Geradlinigkeit nicht aushalten werden. Niemals. Okay? Wie Imam Ahmad ibn Majah überliefert haben von Hadith von Thauban radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Istaqimu, bleibt gerade. Und ihr werdet nicht vollkommen das erreichen. Yani ihr werdet das nicht immer aushalten oder immer auf den geraden Weg sein. Und wisset, dass die besten eurer Taten das Gebet ist. Und niemand achtet auf den Gebet, auf den Wudu, auf die Gebetswaschung, außer ein Mu'min. Okay? Und in einer anderen Überlieferung von Imam Ahmad: Saddidu wa qaribu, wa la yuhafidhu ala al-wudu illa mu'min. Saddid wa qarib, yani versuch yani zu treffen und näher an der Wahrheit, immer an das Richtige immer zu kommen. Du wirst sündigen. Du musst. Sonst wärst du kein Mensch. Ja? Du wirst sündigen und du wirst. Aber schau immer, dass du nahe an Al-Istiqama bist. Dass du so gut wie du kannst. Das bedeutet Saddid wa Qarib. Ein bisschen volltrefflich das richtige Treffen zu versuchen und näher daran zu kommen, wie so gut wie möglich. Okay? Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Und keiner bewahrt den Wudu außer einen Mu'min. Yani, der Al-Wudu ist von den Sachen, das haben wir schon in anderen Hadith gelernt, Al-Wudu ist von den Sachen, die was? Die Sünden vergeben lassen. Und in As-Sahihain von Al-Bukhari und Muslim, yani, von Abu Huraira radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Versucht volltrefflich zu sein und am nähersten so das Richtige zu kommen. So, Fassadat, das volltrefflich sein, ist die Wahrheit oder das, die wirkliche Istiqama. Und das ist das Treffen, das volltrefflich sein in allen Aussagen und Taten und Absichten. Ja? Dass man volltrefflich ist in allen Aussagen, Taten und Absichten. Wie jemand, der auf etwas schießt und es genau trifft. Oder jemand, der etwas beabsichtigt und genau das trifft. Okay? Oder jemand, der etwas dort irgendwo hingehen will und genau dort hinkommt. Okay? Volltrefflich zu sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl Ali radiallahu anhu, dass er Allah Azza wa Jal die Volltrefflichkeit und die Rechtleitung bittet. Und sagte zu ihm: Erinnere dich bei volltrefflich sein, wie du den Pfeil, wie du genau, weißt du, wie du versuchst zu zielen. Ziele an die Wahrheit. Verstehst du? Das ist gemeint mit dem Hadith. Dass man yani an die Wahrheit so gut wie man kann zielt. An das Richtige. Und so nah wie möglich daran kommt. Okay? Erinnere dich mit der Volltrefflichkeit, den Zielen mit dem Pfeil. Und mit der Rechtleitung, deine Rechtleitung eines Weges. Wenn du schaust, welcher Weg ist richtiger für dich auf der Straße, so die gleiche ist auch, oder das gleiche ist auch im Islam. Und das ist das Erste. Volltrefflich zu sein oder so gut wie möglich an der Wahrheit zu zielen. Ja? Und näher zu kommen, Al-Muqaraba, dass du an das zielst, das anvisierst, was so nah wie möglich an deiner Absicht, an dein Ziel ist, ja, selbst wenn du nicht den Ziel selber ertriffst. Verstanden? Ja, nee, dass man so gut wie möglich, wenn ich nicht das machen kann, nicht das erreichen kann, was eigentlich das Ziel ist, dann versuche ich so nah wie möglich zu sein. Ja, nee, wenn ich nicht die Stufe von As-Siddiqin erreichen kann, dann versuche ich halt die Shuhada. Wenn ich nicht Sunna jeden Tag beten kann, dann versuche ich sie was? Jeden zweiten Tag. Oder nicht für jedes Gebet, dann versuche ich was? Für jeden zweiten Gebet. Wenn ich zum Beispiel Montag und Donnerstag nicht fasten kann oder nicht tue, dann nicht einmal 3 Tage im Monat. Immer, dass man versucht, das Beste so nah wie möglich anzukommen. Das ist damit gemeint. Okay? Jedoch mit einer Bedingung. Die Näherung ist mit einer Bedingung verbunden. Nämlich, dass man darauf beharrt, zu beabsichtigen, die Absicht, auf die Absicht beharrt, dass man den Ziel selber trifft. Ja, nicht, dass ich mich damit zufrieden gebe, okay, wenn ich schaffe das halt nicht und fertig. Nein, dass man es immer wieder versucht. Okay? So ist seine Näherung ohne Absicht. Ja, dass er es immer wieder versucht, das Beste zu erreichen. Aber, wisst ihr, wenn du schießt mit einer Kalaschnikow oder mit irgendwas, ja, und du hast, kennt ihr diese Kreise von Zielscheiben? Ja, da gibt es Punkte. Ganz in der Mitte ist was? Ist der 10 Punkte zum Beispiel. Und da geht der Kreis wird immer größer. Und je weiter du vom Kreis triffst, desto weniger Punkte hast du. Was macht man? Niemand zielt an den letzten Kreis. Jeder zielt was? An den kleinsten Kreis. Und wenn dann von dem Druck des Kalaschnikows, ja, oder von irgendwas, ja, dein Gewehr abweicht, dann triffst du halt den zweiten Kreis, den dritten Kreis. Aber ohne Absicht. Verstanden? Ohne Absicht. Du willst eigentlich den engsten Kreis. Versuch von den Muhsinin zu sein. Wenn nicht, dann wirst du noch immer unter den Mu'minin zu sein. Verstanden? Und das ist damit gemeint. Und darauf weist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam von den Hadith, von Al-Hakam. Er sagte: Ayyuhan nas, innakum lan ta'malu aw lan tutiqu kull ma umirtum. Walakin saddidu wa abshiru. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: O ihr Menschen, ihr werdet nicht alles, was euch befohlen wurde, machen oder nicht aushalten, es zu machen. Jedoch zielt an und freut dich über eine frohe Botschaft. Abshiru. Okay, und habt eine frohe Botschaft. Okay, und die Bedeutung ist beabsichtigt, das Zielen, das volltrefflich zu sein und zu treffen und die Gradlinigkeit. Denn wenn ihr bei allen Taten volltrefflich seid, dann würdet ihr das machen, was euch alles befohlen wurde. Ja, wenn du bei allen Taten versuchst zu zielen und zu treffen, dann hast du das getan, was Allah dir befohlen hat. So ist der Grundsatz der Istiqama. Der Grundsatz der Istiqama ist was? Die Istiqama des Herzens, die Gradlinigkeit des Herzens auf den Tawhid. Das ist der Grundsatz. So wie Abu Bakr Siddiq und andere die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala gedeutet haben, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Diejenigen, die sagten, unser Herr ist Allah, und dann geradlinig blieben, Surat al-Ahqaf, Vers Nummer 13, so sagt Abu Bakr und andere, dass sie sich zu niemand anderen außer Allah gedreht haben. Okay? So, sobald das Herz sich auf das Kennen Allahs, auf Allah zu kennen, gerade bleibt und auf die Furcht gegenüber Allah und die Hochschätzung von Allah und die Liebe zu Allah und das Streben nach Allah und das Hoffen an Allah und der Dua zu Allah und das Vertrauen auf Allah und das Abweichen und Abwenden von alles, was außer Allah ist, wenn das Herz auf das gerade bleibt, auf all das, dann werden auch die Gliedmaßen auf Allahs Gehorsamkeit gerade bleiben. Denn das Herz ist der König der Gliedmaßen. Das Herz ist der König der Gliedmaßen. Und die Gliedmaßen sind seine Soldaten. Yani das Herz lenkt was? Die Gliedmaßen. So, wenn der König gerade bleibt, dann werden seine Soldaten und seine Untertanen auch gerade und aufrichtig. Aber wenn der König ein Tagut ist, wenn du einen König hast, der Obama ist oder ein Merkel, dann brauchst du dich über die Soldaten nicht wundern, die auf Leichenwinkel. Weil du hast schon einen Oberclown als Clown. Dann sind alle Oberclown. Und die Araber sagen, إِذَا كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِالدُّفِّ ضَارِبُ فَشِيمَةُ أَهْلِ الْبَيْتِ الرَّقْس. Das heißt, wenn der Herr des Hauses mit der Trommel schlägt, na, was machen die Leute des Hauses? Die werden alle tanzen. Okay? So, das Herz ist der König, ist der König. Und je nachdem, wie dieser König ist, sind auch seine Soldaten. Ist der König Merkel, hast du Homosexuelle als Soldaten. Ist der König ein aufrichtiger und gerade, sind seine Soldaten auch gerade. Und da kann man ganz einfach den Vergleich ziehen. Mullah Muhammad Omar und die Merkel. Schaut euch die Soldaten von denen an und schaut euch die Soldaten von denen an. Ja? Und das ist genauso, wie es in der Realität ist, ist es auch im Herz und im Körper. Wenn der Herz aufrichtig ist und Allah Azza wa Jal fürchtet und auf Allah Azza wa Jal vertraut und Allah, auf Allah Azza wa Jal hofft und nach Allah Azza wa Jal strebt und so weiter und so fort und sich nur zu Allah wendet, dann sind genau die Gliedmaßen und ihre Taten genauso. Und genauso deuteten sie die Aussage des Erhabenen: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Richte dein Gesicht zu der Religion als Hanif, als Aufrichtiger. Surat Rum, Ar-Rum, Vers Nummer 30. Wie macht man das? Indem man die Absicht aufrichtig ist, aufrichtig richtet zu Allah subhanahu wa ta'ala und nach Allah alleine strebt, ohne ihm etwas beizugesellen. Und wisse, dass alles, dass das von den Größten, worauf man achtet, dass es gerade bleibt, nach dem Herzen, von den Gliedmaßen ist was? Ist die Zunge. Denn die Zunge ist der Sprecher des Herzens. Ja? Jeder König hat einen Sprecher. Du siehst ja, der Oberclown hat auch Sprecher. Sitzen da, kratzen sich an die Haare, essen wahrscheinlich das, was... Ja? Auf jeden Fall, jeder Vollidiot, jeder König hat einen Sprecher. Wenn der König ein Vollidiot ist und ein Tagut ist oder ein Homosexueller ist, was wird schon sein Sprecher sein? Ja? Und wenn der König aufrichtig ist zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist sein Sprecher, und das ist die Zunge, auch aufrichtig. Denn die Zunge ist das, was für das Herz spricht. Und deswegen befahl der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Istiqama, die Geradlinigkeit. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Istiqama, die Geradlinigkeit befohlen hat, befahl nachher, die Zunge zu bewahren. Okay? So, in Musnad al-Imam Ahmad von Anas radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, der Iman eines Dieners wird niemals gerade sein, bis sein Herz gerade ist, geradlinig ist. Und sein Herz wird nicht gerade sein, bis seine Zunge gerade ist. Okay? Und bei At-Tirmidhi von Abi Sa'id radiallahu anhu, marfu' und mawquf, ist, wenn Ibn Adam aufsteht Dann sind alle Gliedmaßen, yani, wenn der Ibn Adam dann vor Allah Azzawajal steht, dann sind alle Gliedmaßen verfluchen oder tadeln die Zunge. So sagen sie, fürchte Allah. Ja, das ist immer bei jedem Morgen. Ja. Fürchte Allah über uns, denn wir sind mit dir. So, wenn du gerade bist, sind wir gerade. Und wenn du gebogen bist, sind wir auch gebogen. Okay? Ende des Hadithes, des 21. Hadith. Machen inshallah das nächste Mal weiter. Ich sage Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakum Allahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.